Wir setzen unser Schulfunkprogramm fort mit einer Sendung zum Sachunterricht. In der Reihe Alltag früher, Alltag heute erzählen wir Kartoffelgeschichten. Wer hat denn alles geschrieben? Oh, du, eine ganze Menge. Tante Anna hat auch geschrieben. Ach, die hat auch an dich gedacht. Ach, das ist sehr toll. Und aber immer. So, ja. Habt ihr alle was im Glas? Ja. Dann lasst uns anstoßen. Also auf dich, Mutter. Danke. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Okay. Auf die nächsten 65 Jahre. Nun wollen wir aber mal nicht übertreiben. Aber ich freue mich, Kinder, dass ich euch alle dreimal wieder bei mir habe. Prost. Prost, Mutter. Prost, Prost. Und dass du gesund bleibst. Ja, danke schön. So. Nun lasst es euch aber schmecken. Das duftet. So wie du, Mutter, kocht keiner. Na, dann langt mal tüchtig zu. Bärbel, Brigitte. Peter, reich mir doch mal deinen Teller. Ja. Wie viele Kartoffeln soll ich dir denn auftun? Nur eine. Ich werde sonst zu dick. Oh. Nein, sei nicht undankbar. Eine Kartoffel in der Hand ist besser als ein Steak auf dem Dach. Also, ehe ich mich schlagen lasse, zwei. Also, wenn ich da an die Zeit nach dem Krieg denke, wisst ihr noch, als wir alle in dem Keller hausen? Oh ja. Na, da hast du dich um jede Kartoffel gerissen, Peter. Stimmt. Und wisst ihr noch, wie wir damals losgezogen sind, um Kartoffeln zu klauen? Ja. Tja. Und heute ist die Kartoffel nur ein Nahrungsmittel unter vielen. Doch ob so oder so, Kartoffeln sind für uns etwas Selbstverständliches. Aber dabei vergisst man, dass es einmal eine Zeit gab, wo die Kartoffel bei uns in Europa völlig unbekannt war, weil sie hier gar nicht zu Hause ist. Ihre Heimat ist nämlich Südamerika. Dort in den Bergen von Bolivien und Peru kam die Kartoffel schon seit undenklichen Zeiten als wilde Pflanze vor. Wann die Urbevölkerung in diesen Landstrichen nun dazu überging, die Pflanze auf Feldern anzubauen, weiß niemand so genau. Wahrscheinlich schon vor 3000 Jahren. Doch machen wir einen Sprung in die Zeit, aus der zum ersten Mal Genaueres über die Kartoffel zu erfahren ist. Um 1300 nach Christus, also vor 700 Jahren. Damals war ein Teil der Gebirge, von denen ich sprach, von einem Indianerstamm bevölkert, der sich Inka nannte. Für die Inkas war die Kartoffel das Hauptnahrungsmittel. Nicht zuletzt deshalb, weil sie es schon verstanden, Kartoffeln für Notzeiten aufzubewahren. Die Inkas machten das so. Sie ließen die Kartoffeln im scharfen Nachtfrost gefrieren. Tags darauf, wenn sie in der Sonne wieder auftauten, waren sie matschig, so dass man jetzt das Wasser herauspressen konnte. Den Rest trocknete die Sonne aus, wodurch ein unbegrenzt haltbares Nahrungsmittel entstand, das die Inkas Junyo nannten. Die Methode hat sich übrigens so bewährt, dass die Indios es heute noch genauso machen. Aber Junyo war nicht das Einzige, was die Inkas aus Kartoffeln herstellten. Aus dem Saft brauten sie eine Art Bier und aus dem Bier wiederum Schnaps für ihre Festlichkeiten. Die Kartoffel war für die Inkas so wichtig, dass sie sie sogar als Gottheit verehrten. Und um ihren Gott auch vor Augen zu haben, formten sie Knollen aus Ton, denen sie Augen und Münder einritzten. Zur Pflanzzeit stellten sie diese Figuren auf die Äcker und sprachen dazu ein Gebet, eins wie dieses. O Gott, Erschaffer von Anfang und Ende der Welt. O du Gütiger, der du machst, dass Menschen leben und essen und sich vermehren, vermehre auch die Früchte der Erde. Schütze die Kartoffeln vor Dürre und Frost, auf dass Menschen nicht Hunger noch Not leiden und erhalte uns den Frieden. Etwa 400 Jahre herrschten die Inkas unangefochten in ihrem Reich. Bis die Spanier auf ihren Entdeckungsreisen nach Amerika kamen, das Land eroberten und ausplünderten. Neben großen Gold- und Silberschätzen, die den Spaniern natürlich am wichtigsten waren, brachten sie auf ihren Schiffen aus Amerika noch manch andere Dinge nach Europa, weil sie ihnen fremd und eigenartig erschienen. Darunter auch Kartoffeln. Allerdings hatten diese mit der Kartoffel von heute nicht viel Ähnlichkeit. Ein Zeitgenosse beschreibt die Pflanze so. Die Erdbirne hat Wurzeln wie Birnen gestaltet, welche rund, klein und viele beieinander stehen. Sie sind knorrig und saftig, mit einem zarten roten oder rauchfarbenen Häutlein überzogen, inwendig aber weiß und fest. Der Stängel ist an zwei Ellen hoch. Die Erdbirne hat 10 bis 12 Blüten, an Farbe blau, auch weiß, und in der Mitte etliche Bützlein. Die Kartoffeln heute sind wesentlich niedriger, haben aber größere Knollen und bringen mehr Ertrag. Die Inka-Kartoffeln müssen wohl so klein gewesen sein, dass die Spanier ihren Wert als Nahrungsmittel nicht erkannten. Kartoffeln wurden lediglich ihrer Fremdartigkeit wegen in den Lustgärten der Fürsten angepflanzt und hochgestellten Personen zum Geschenk gemacht. Im Jahre 1580 gelangte die Kartoffel auch nach Holland. Und zwar in die Hände eines Kirchenfürsten, eines Kardinals. Der Kardinal hat Besuch von seinem Freund Philipp van Looyen und plaudert mit ihm bei einem guten Tropfen, als der Diener hereinkommt. Ja. Eminenz, verzeiht. Ja, was ist denn? Besuch, Eminenz. Ja, du siehst, Philipp, man gönnt uns nicht das Vergnügen, ungestört zu sein. Wer ist es denn? Prälat Praetorius. Er ist aus Rom zurück und möchte euch seine Aufwartung machen. Das ist eine Überraschung. Lass ihn herein. Bitte. Eminenz. Bruder Praetorius, schon zurück? Philipp, das ist Prälat Praetorius, meine rechte Hand. Ich habe ihn in wichtigen Geschäften nach Rom gesandt. Dies ist Philipp van Looyen, neuer Ratsherr in Utrecht, aber ein alter Freund. Gott zum Gruß. Desgleichen Hochwürden. Nun, Bruder Praetorius, setzt euch. Wie war die Reise? Es ist alles gut verlaufen, Eminenz. Auch unser Ansinnen fand beim Heiligen Vater ein geneigtes Ohr. Gut, aber von den Amtsgeschäften wollen wir morgen reden. Sag mir nur, wie geht es dem Heiligen Vater? Es steht alles zum Besten. Man hat mir Grüße aufgetragen und etwas mitgegeben. So gütig, zeigt her. Aber was ist das? Philipp, schau dir das an. Merkwürdige Früchte. Solche habe ich noch nie gesehen. Es sind Tartuffoli. Sie wachsen in der Erde. Man kann sie essen. Und wie man mir in Rom sagte, sind sie eine Wohltat für euren kranken Magen. Dann kommen Sie mir wie gerufen. Ich lasse Sie gleich in die Küche bringen. Ihr bleibt doch zum Essen, Bruder Praetorius. Mit Vergnügen. Eminenz. Bring das in die Küche. Man soll es zubereiten. Was? Das? Aber wie? Ja, wie bereitet man diese Früchte zu? Ja, darüber hat man mir nichts gesagt. Nun, meine Köchin wird schon etwas daraus machen. Wie die Köchin des Kardinals die Kartoffeln zubereitet hat, darüber ist mir leider nichts bekannt. Ob sie sie geschält hat oder in der Schale belassen, ob in Asche gegart, in Wasser gekocht oder auf Holzglut geröstet, fest steht, dass sich die drei Herren bald darauf zu Tisch setzten und zu dem gewohnten gebackenen Fisch, dem Spanferkel und Geflügel zum ersten Mal Kartoffeln kosteten. Nun, Philipp, wie schmeckt es? Ich weiß nicht. Ich kann nicht viel daran finden. Ich finde sie sehr bekömmlich. Ich merke schon jetzt, sie tun meinem Magen wohl, diese... wie sagtet ihr, Bruder Praetorius, heißen sie? Tartuffoli. Mhm. So nennt man sie in Rom, weil sie den Trüffeln gleichen. Ich finde, sie sehen eher wie Birnen aus. Oder wie Äpfel. Äpfel, die unter der Erde wachsen. Dann könnte man vielleicht Erdäpfel dazu sagen. Ja, ich wünschte jedenfalls, man könnte diese Erdäpfel vermehren. Der Gedanke kam mir auch schon. Aber wie baut man die Pflanze an? Na, ich weiß nicht einmal, wie sie im Wuchs aussieht. Vielleicht sollte man einen Botaniker zu Rate ziehen. Sehr gut. Und ich weiß auch schon einen. Charles Lecluse, ein berühmter Mann. Er betreut die kaiserlichen Gärten in Wien. Ich werde ihn noch in diesem Monat sehen, dann kann ich ihn danach fragen. Na, wozu Zeit verlieren? Wer weiß, wie lange sich die Erdäpfel halten. Nehmt ein Säcklein voll davon mit und bittet den Herrn, sie anzupflanzen. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Das Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Charles Lecluse war nicht nur ein erfahrener Gärtner, der die Kartoffel mit Erfolg anpflanzte und vermehrte, er lieferte auch die erste wissenschaftliche Beschreibung der Kartoffelpflanze. Bald wurde sie zum Modegewächs, auch in anderen fürstlichen Gärten, wo sie allerdings mehr ihrer hübschen Blüten wegen, denn als Speise geschätzt wurde. Der Weg bis zur Feldfrucht war noch weit. Die Bauern mochten sich lange Zeit nicht mit der neuen Pflanze befreunden. Erst um 1750 fing man in einigen europäischen Ländern an, die Kartoffel auf dem Feld anzubauen. In Preußen geschah das auf Anordnung des Königs. Anders in Frankreich. Für die Franzosen war seit eh und je Weizenbrot das Hauptnahrungsmittel. Von einer Knolle, die unter der Erde wächst, wollten sie absolut nichts wissen. Was das für Folgen hatte, zeigte sich im Hungerjahr 1789. Es war das erste Jahr der Französischen Revolution. Die Bauern hatten sich gegen ihre Herren erhoben. Die adligen Gutsbesitzer flohen und ließen ihren Grundbesitz zurück. Viele Anwesen waren verwüstet, die Kornvorräte geplündert, die Bevölkerung in Stadt und Land hungerte und verlangte nach Brot, Brot, Brot. Ja, wenn man die französischen Bauern dazu bringen könnte, Kartoffeln anzubauen. Auguste Parmentier, ein hochgestellter Beamter, machte sich damals darüber Gedanken. Aber nicht nur er sorgte sich um die Zukunft. Im Spätsommer 1789 bekam Monsieur Parmentier Besuch von einem alten Kriegskameraden, von Albert Bouclet, den man zum Verwalter mehrerer verlassener Güter eingesetzt hatte. Nach der ersten herzlichen Begrüßung kam Albert Bouclet bald auf den Grund seines Besuches zu sprechen. Ich bin in einer schrecklichen Lage, Auguste. Die Bauern bedrängen mich, der Herbst steht vor der Tür. Die Felder müssen bestellt werden und ich habe keinen Sack Wintersaat. Was? Du auch, Albert? Was heißt ich auch? Na, du bist nicht der Erste, der kommt und deswegen Klage führt. Du hast doch gute Beziehungen zum Militär, Auguste. Kannst du mir nicht Saatgetreide aus Armeebeständen beschaffen? Albert, mein Lieber, du weißt, deinem alten Freund würde ich nichts abschlagen, aber ich kann dir beim besten Willen nicht helfen. Auch nicht inoffiziell, du verstehst. Nichts zu machen. Die hungernden Massen haben die Vorratslager der Armee aufgebrochen, alles Saatgut fortgeschleppt, gemahlen und gebacken. A fond perdu. Welch ein Wahnsinn, Saatgut aufzuessen. Wenn wir jetzt zum Winter nicht die Saat in den Boden bringen, kommt es im nächsten Jahr zu einer Katastrophe. Ja, ich habe schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, wie falsch es ist, sich nur auf eine Feldfrucht zu verlassen. Aber in Frankreich hört ja keiner auf mich. Du warst mit mir in Preußen, Albert, anno 63. Und du hast gesehen, wie man dort mit Hungersnöten fertig wird. Ich weiß. Sie bauen dort diese Erdäpfel an. Ja, und was predige ich den Bauern hier? Seit Jahren baut Erdäpfel an. Aber tun sie es? Nein. Ich habe Erdäpfel anbauen lassen. Mehrere Äcker voll. Ja, und? Wachsen sie nicht auf deinen Böden? Sie wachsen. Und wie sie wachsen. Sie sind schon reif zum Ernten. Aber meinst du, einer will sie haben? Da kann der Hunger noch so nagen. Die Franzosen sind nun mal keine Preußen, die man kommandieren kann. Auch die mussten erst zu ihren Kartoffeln überredet werden. Weißt du eigentlich, wie ihr König das geschafft hat? Durch Befehl. Schlauer, viel schlauer. Er hat die Kartoffelfelder von Grenadieren bewachen lassen. Zum Schein. Und die Bauern schlossen daraus, dass die Kartoffel doch sehr wertvoll sein muss, wenn der König sie extra bewachen lässt. Mhm. Sie stahlen sie heimlich von den Feldern und bauten sie selber an. Und die Grenadiere? No, drehten sich dabei um und sahen nichts. Wirklich schlau, der Preußenkönig. Oh, das ist noch nicht alles. Die Städter überzeugte er, indem er sich auf seinen Reisen durch das Land in aller Öffentlichkeit einen Tisch decken und Kartoffeln servieren ließ. Und als er sie mit Behagen verzehrte, wurden die Städter auch neugierig darauf. Ja, das hat aber nur funktioniert, weil der Preußenkönig bei seinen Untertanen angesehen ist. Unser König könnte sich öffentlich nicht einmal blicken lassen. Ja, das ist wahr. Das Volk hasst ihn. Aber wir müssen eine Lösung finden. Man muss die Bauern überzeugen, dass man die Erdäpfel auch essen kann. Dass es sich also lohnt, sie zu ernten. Und es muss gleich sein, denn die Erdäpfel sind reif. Das stimmt. Meinst du, ich soll die Erdäpfel auch bewachen lassen? Woher sollte ich die Soldaten nehmen? Und selbst wenn ich welche hätte, meine Bauern würden den Braten riechen. Nein, nein, mein Lieber, es geht auch ohne Soldaten. Lass um deine Äcker Zäune anbringen. Zäune? Ja, Zäune. Und außerdem große Schilder mit der Aufschrift, es ist bei Strafe verboten, die kostbaren Knollen zu entwenden. Und du meinst, die Bauern werden dann... Ganz recht, Albert. Wie ich unsere Bauern kenne, werden sie sich darauf stürzen. Vor allem, wenn keine Wache in der Nähe ist. Da könntest du recht haben. Die List wirkte tatsächlich. Die Bauern, angelockt durch die Verbotsschilder, buddelten die angebauten Kartoffeln heimlich selber aus und sorgten so für ihre Verbreitung. Seitdem ist die Kartoffel auch in Frankreich eine wichtige Feldfrucht. Zwar essen die Franzosen nach wie vor lieber Weißbrot, doch ist es nicht mehr ihr einziges Grundnahrungsmittel. Die Erdäpfel, französisch Pommes de terre, haben sich einen guten Platz in der französischen Küche erobert. Und nicht nur da, denn wer kennt nicht Pommes frites? 250 Jahre nachdem die Spanier die Kartoffel aus Amerika mitgebracht hatten, wurde sie nun überall in Europa angebaut. Der Ertrag ist mehr und mehr gestiegen, der Geschmack hat sich verbessert, der Nährstoffgehalt erhöht. Kein Wunder, dass die Kartoffel, besonders bei uns in Deutschland, zum Grundnahrungsmittel Nummer 1 geworden ist. Es gab sogar eine Zeit, da wurde die Kartoffel als Kostbarkeit angesehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren schlimme Jahre. In den Städten gab es kaum etwas zu essen, das Geld war nichts mehr wert. Wer seinen Hunger mildern wollte, der musste sich Lebensmittel eintauschen. Und wer nichts zu tauschen hatte, der organisierte sich was, wie man das damals nannte. Auch der Familie, die wir zu Beginn kennengelernt haben, ging es nicht anders. Die Mutter war damals noch jung, ihr Sohn und ihre beiden Töchter Kinder. Der Vater war im Krieg gefallen, die Wohnung ausgebombt, ein Keller am Stadtrand diente der Familie als Behelfsheim. Jeden Tag stand die Mutter vor der Frage, wie bekomme ich die hungrigen Mäuler satt? Und das hieß praktisch, woher können wir Kartoffeln kriegen? Ich will von einem Herbsttag des Jahres 1947 berichten, weil das, was damals geschah, typisch für diese Zeit war. Für ein paar Kartoffeln scheuten die Leute, Erwachsene wie Kinder, keine Anstrengung, marschierten kilometerweit und setzten sich so manchen Gefahren aus. An diesem Tag hatte die Mutter ihre Kinder mittags losgeschickt hinaus aufs Land zum Kartoffelstoppeln. Kartoffelstoppeln, so nannte man das Nachbuddeln auf dem Acker, wenn das Feld gerade abgeerntet war. Es wurde schon dunkel draußen, als die Mutter endlich die Schritte ihrer heimkehrenden Kinder hörte. Brigitte, Peter, ach Gott sei Dank, hab mir schon solche Sorgen gemacht. Hunger. Und kalt ist es. Meine Hände sind ganz blau. Was habt ihr denn zusammengekriegt, zeigt her? Nicht viel. Heute waren eine Menge Leute unterwegs. Oh, ein halber Rucksack, besser als nichts. Wir haben auch die Kaputten mitgenommen. Ja, die der Kartoffelrote angeschnitten hat. Naja, für eine Mahlzeit wird es reichen. Aber wo ist Bärbel? Habt ihr die nicht mitgebracht? Die ist draußen. Sie traut sich nicht rein. Warum denn nicht? Weil sie keine Kartoffeln hat. Na sowas. Bärbel, was ist denn passiert, Kind? Nicht böse sein, Mutti. Na komm rein. Wo hast du denn die Tasche gelassen? Die ist weg. Hab ich verloren. Beim Weglaufen. Na nun mal langsam. Was war los? Erzähl. Ich konnte da auf dem Acker keine Kartoffeln finden. Da waren schon Leute. Die haben mich weggejagt. Und da bin ich auf einen Acker gegangen, wo noch nicht geerntet war. Und wolltest welche klauen? Ich hab's doch bloß gut gemeint, damit wir was zu essen haben. Ist ja gut, Kind. Und das hat der Bauer gemerkt. Und da hat er einen großen Hund losgehetzt. Und? Hat er dich etwa gebissen? Nein, aber ich bin ganz schnell gelaufen. Und da hab ich die Tasche mit den schönen Kartoffeln. Na, nun vergiss die Tasche und die Kartoffeln. Ich zeig euch was. Was denn? Ihr werdet Augen machen. Tante Gertrud hat ein Päckchen geschickt. Und was ist da drin? Ihr werdet's nicht glauben. 8 wunderschöne Kartoffeln. Oh, solche guten haben wir noch nie gefunden. Dann haben wir schon Kartoffeln für Sonntag. Oh ja. Tja, ich weiß nicht, Kinder. Ich finde, die sind zum Essen zu schade. Wollen wir sie nicht lieber aufbewahren bis zum nächsten Frühjahr und hinterm Haus anpflanzen? Dann haben wir viel mehr davon. Tja, so etwas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Für uns ist die Kartoffel doch nur noch eine Beilage, häufig verschmäht, weil sie angeblich dick macht. Aber ich bin überzeugt, wenn es plötzlich keine Kartoffeln mehr gäbe, dann würde man sie wieder genauso schätzen wie früher. Stimmt's?